Herzlich willkommen zu dem Podcast Das Philosophische Sofa. Mein Name ist Christian Funke und ich treffe mich regelmäßig mit meiner guten Freundin Vera Höger, um über Philosophie, Philosophen, Ideen und die großen Fragen der Menschheit zu sprechen. Immer geht es dabei auch um die Frage, was ein gutes Leben sein kann. Es gibt kein Skript und keine Schnitte und manchmal sind wir am Ende überrascht, wohin uns das gemeinsame Gespräch geführt hat. Immer haben wir viel Freude an unseren Begegnungen und im Austausch und die wünsche ich Ihnen nun auch. Diesmal sprechen Vera und ich über Spiritualität und Besinnung. Unser Gespräch kommt recht schnell auf antike Philosophie. In der Antike bedeutete Philosophie und das spirituelle Arbeiten an sich selbst dasselbe. Ich stelle dann die eine und die andere spirituelle Übung vor und spreche über ihre Anwendung und ihren Nutzen. Vera ist ziemlich überrascht darüber, dass schon vor 2000 Jahren spirituelle Übungen existierten, die auch heute noch gewinnbringend eingesetzt werden können. Ihre Überraschung ist nicht ungewöhnlich, denn dass die Philosophie diesen Schatz bewahrt, ist keineswegs allgemein bekannt. Und desto wichtiger finde ich es, dieses Wissen zu verbreiten. Falls du eine Bemerkung hast oder auch eine Frage, nutze doch bitte die Kommentarfunktion bei YouTube. Darüber könnten wir Kontakt aufnehmen. Willkommen auch heute auf unserem philosophischen Sofa. Hallo Christian, schön, dass du da bist. Hallo Vera. Ja, Dr. Christian Funke und Vera Höger. Wir werden auch heute uns philosophischen Themen widmen. Letztes Mal haben wir gesprochen über Philosophie als Lebensform. Da ist eine ganz lebhafte Diskussion draus entstanden. Und das, was wir heute planen, was du heute planst, schließt ein bisschen daran an. Um was wird es heute gehen? Ich möchte über philosophische Spiritualität reden. Und da möchte ich den Namen Karl Jaspers, aber auch den Namen Pierre Hadot und überhaupt die Tradition der Philosophie im Altertum ansprechen, was viele überhaupt heute gar nicht mehr auf dem Schirm haben, ist, dass Philosophie in früheren Zeiten ganz, ganz stark die Hingabe an die Liebe zu Weisheit war und eigentlich nichts anderes als eine Einübung von philosophischen Gedanken war. Also eben Spiritualität. Darum soll es heute gehen. Das finde ich spannend. Wobei würden sich mir gleich ganz viele Fragen stellen. Eine vielleicht mal ganz am Anfang. Hingabe zu der Liebe an philosophische Gedanken und das setzt du gleich mit Spiritualität. Ja, schwierig, ne? Schwierig, genau, weil ich glaube, die meisten, die wir jetzt fragen würden, was ist Spiritualität, die verorten das an anderer Stelle und nicht im Rahmen der Philosophie. Ja, absolut. Spiritualität ist ja als Wort ein Schwamm, hat ganz, ganz viele, also saugt ganz viele Bedeutungen auf. Man muss sich immer klar sein, wenn man über Spiritualität ausdrücklich spricht, also es in gewisser Weise als Objekt der Rede verwendet und nicht als Tun, als das, was man lebt, sondern wenn man darüber reflektiert und redet, dann kann man gar nicht auf eine genaue Bedeutung kommen. Es sei denn, man einigt sich gleich von vornherein auf eine Festsetzung. Ich will vielleicht gar nicht so sehr auf Spiritualität und seine Bedeutung kommen, aber es geht ja immer darum, wenn man sagt, ich lebe spirituell, dann meint man ja, man lebt nicht alltäglich. Man lebt in gewisser Weise nicht im Rahmen der Gewohnheiten von der Menschen, sondern man durchbricht diese Gewohnheiten des Alltags, indem man sich geistige Ziele setzt. Oder? Also ja. Das ist doch so ein... Und das finde ich schön. Das möchte ich nochmal herausstellen. Spirituell zu leben heißt, ich lebe nicht alltäglich. Also diesen Satz möchte ich schon mal als Überschrift nehmen, der gefällt mir sehr gut und den möchte ich auch mitnehmen. Und dieses genau diesen Sinn, den finden wir auch in der Philosophie eben wieder. Philosophie, jetzt mal auch da die Wortbedeutung, ist ja Liebe zur Weisheit. In der Antike Man hat sich damals unterschieden von denen, die vorgaben, etwas zu wissen. Denn die Weisen, das waren Menschen, die haben eben von sich behauptet, sie hätten schon ein Wissen. Das war eben der Sophos, der Weise. Aber der Philosoph ist der, der nicht vorgibt, etwas zu wissen, sondern der danach strebt, Wissen zu bekommen. Da gibt es eine ganz, ganz lange Tradition, was das genau bedeutet. Ich möchte mal fokussieren auf den Aspekt der Liebe. Jemanden zu lieben bedeutet ja nicht, denjenigen zu besitzen, sondern es bedeutet, dass man danach strebt, mit demjenigen sich vielleicht zu vereinigen. Liebe ist nämlich nicht der Besitz von etwas, sondern es ist ein Prozess, es ist ein Streben. Das war in der Antike jedem klar, der das Buch Das Gastmahl von Platon gelesen hat. Ah, ja. Ein Treffen von verschiedenen Personen zum Anlass eines Festes, und unter anderem tritt Sokrates auf, aber noch vier andere. Und es gibt drei Reden, drei Monologe darüber, was die Liebe ist. Es gibt quasi drei Versuche, Liebe zu definieren. Und letztlich tritt dann Sokrates auf und zeigt, dass alle drei Versuche gescheitert sind. Und er erzählt, wie er von einer weisen Frau aufgeklärt wurde, was denn wirklich die Liebe ist. Das gipfelt darin, dass Liebe nichts anderes als Streben ist. Und Streben bedeutet jetzt so viel wie, ich suche jemanden auf. Oder sogar, ich würde jemanden verteidigen. Ja, wenn ich etwas liebe, und wir sind immer noch bei der Philosophie, ja. Wenn ich die Philosophie liebe, dann versuche ich weiser zu werden, als ich bin. Aber im Gleichen würde ich auch immer jeden Weisen, den ich kenne, in seiner Weisheit, wenn er mir zeigen kann, dass das weise ist, verteidigen. Also so wie ich einen Freund lieben kann, ich suche ihn auf, ich suche seine Nähe, aber ich würde ihn auch immer beschützen. Ich bin loyal ihm gegenüber. Also Philosophen sind in gewisser Weise die Hüter von Weisheit. Sie verhalten sich der Weisheit gegenüber loyal, sie ordnen sich der Weisheit unter. Und Philosophen sind gleichzeitig aber auch die Weisheit anstreben. Das bedeutet, ein Philosoph zu sein, in vergangenen Zeiten, ein Philosoph zu sein, war immer, dass du ein Mensch in so einem Zwischenzustand bist. Du bist noch nicht weise, aber du strebst die Weisheit an. Das finde ich auch einen ganz wichtigen Aspekt, weil ich glaube, das musste mir jetzt auch nochmal verdeutlicht werden. Philosoph zu sein heißt nicht, einfach nur eine Menge von Wissen angehäuft zu haben, über Dinge, über Zeiten, über philosophische Richtungen, sondern das ist etwas Aktives. Richtig, du übst. Ich kann nicht Philosoph sein, wenn ich, also ich kann sagen, ich habe philosophische Kenntnisse, aber Philosoph zu sein ist eine Handlung, ist ein Tun. Richtig, philosophieren, das gibt es auch immer noch und das bleibt auch bestehen in der Tradition, die ich hier pflege und die wir hier zusammen pflegen. Philosophieren ist auch ein Tun und in diesem Tun spielt nicht nur das Wissen als Aussagewissen eine Rolle, was wir in Bücher reinschreiben können, sondern in diesem Tun spielt auch eine Rolle, wer denke ich, dass ich bin in der Welt, was für einen Geisteszustand habe ich über mich und die Welt und wie, also ein Wissen, wie ich meinen Geisteszustand auch manipulieren kann. Wir haben ja schon ganz oft darüber gesprochen, dass Philosophie im Altertum das Ziel hatte, dass man ein gelingendes Leben führt. Mhm. Und genau hier kommt dieser Sinn von Spiritualität. Du durchbrichst dein gewohntes Leben, das, so die Diagnose der damaligen Zeit, geprägt ist, weil du beherrscht wirst von Leidenschaften, du bist gar nicht aufgeklärt über das richtige Leben, du lebst wie die große Masse dahin. Und erst der weise Philosoph zeigt dir den Weg zu einem gelingenden Leben. Also die Philosophie befreit dich aus der Normalität und bringt dich hin zu einem Weg, den du aber einüben musst. Das verstehe ich. Diese Einübung, das ist eigentlich das, worüber ich heute sprechen möchte. Es geht darum, dass man Philosophie nicht nur einfach liest oder bespricht, sondern dass man Philosophie in sein Leben einbaut. Eine Weise des Einbauens haben wir schon besprochen, das letzte Mal, nämlich die Besinnung. Ja. Andere Weisen des Einbauens sind eben andere Übungen, die man vollzieht, um sich als weiser in der Welt zu etablieren. Ich hake auch da nochmal ein, weil wir waren an diesem Punkt in unserem letzten Gespräch und ich habe, glaube ich, die These aufgestellt oder die Frage gestellt, dass das nicht einfach zu einem kommt, sondern dass man dazu angeleitet werden muss und dass es feststehende Übungen gibt, die man benutzen kann. Also es gibt ein Handwerkszeug dazu, was nicht jeder aus sich selbst heraus neu erfindet. Ja, die Ersten, die diese Tradition aus dem Altertum geerbt haben, waren die Christen. Die christliche Kirche hat die Spiritualität der Philosophen aufgenommen und nochmal in ihr eigenes metaphysisches Weltbild verwandelt. Deshalb reden wir heute über Spiritualität. Das Wort selbst hat etwas damit zu tun, dass die Christen ein metaphysisches Weltbild hatten, in was von Paulus kam, aus dem Judentum, aus der jüdischen Kultur. Und dort unterschied man das Fleisch, den Geist und das Leben. Das Leben ist die Psyche, die Anima, die Seele. Das Fleisch ist das Hinfällige, der Körper, die Lüste. Und der Geist ist die Liebe, die Botschaft Gottes. Mhm. Und in Gott zu leben, hieß damals spirituell zu sein, über lange, lange Zeit. Und das berühmteste Buch und die berühmteste Tradition der Spiritualität in der christlichen Kirche war das Exerzitienbuch von Ignatius von Loyola. Und diese Exerzitien gibt es ja bis heute. Die Exerzitien werden unter der Aufsicht eines Exerzitienmeisters durchzogen und das hat eine ganz klare Struktur. Das ist genau das, was du beschreibst. Man muss gewisse spirituelle Übungen unter der Aufsicht eines Lehrers durchführen. Dasselbe gab es in vorchristlicher Zeit, über die Zeit, über die ich eigentlich sprechen will, im Altertum auch. Der französische Gelehrte Pierre Hadot hat in den 70er Jahren ganz berühmt nachgewiesen, dass es genau diese spirituellen Übungen in Schulen im Stoizismus gab, im Platonismus, bei den Skeptikern, bei den Epikureern. Also das Ganze, all die Philosophenschulen hatten eine eingeübte und institutionalisierte Art, spirituell zu sein. Aber wie sah das aus? Man traf sich in Gruppen und man begab sich unter die Aufsicht eines Erfahrenen, eines Lehrers. Ja. Diese Lehrer-Schüler-Beziehung kennen wir auch noch im Mittelalter. Dass man sich einer Autorität unterwirft, die darauf Acht gibt, wie man übt, was man übt und welchen Fortschritt man macht. Ich denke, das gibt es doch eigentlich in allen Gedankenschulen, in allen Religionen. Absolut. Eigentlich. Ne? Man hat sich nur in Europa über die Entwicklung der Neuzeit und der Verwissenschaftlichung der Welt ein falsches Bild über die Antike gemacht. Lange Zeit wurde es schlichtweg vergessen, dass es Spiritualität in der Philosophie gab. Man dachte nämlich noch bis in die 60er Jahre und denkt auch heute noch an den Universitäten, Philosophie ist eine abstrakte Lehre, die allein durch Argumentation gelehrt und entwickelt werden kann. Ich will hier nichts gegen die argumentative Art von Philosophie sagen, gegen das Schreiben von Traktaten, gegen all die großartige Philosophie, die entstanden ist in den letzten 300 Jahren. Aber es gibt eben, und das ist ja das, worüber ich reden will, es gibt eben die Philosophie, die ihre Lehre einübt. Die dich verändert als Mensch. Und diese Philosophie ist eben eine, die den Weisheitslehren etwa aus dem Fernen Osten gleicht. Auch dort wird meditiert, es gibt kontemplative Übungen, es gibt so klösterliche Gemeinschaften. Ja. Die Christen haben es, ich wiederhole mich da, sie haben es eben von den Philosophen übernommen. Das ist, das ist dieser Gelehrte Pierre Hadot, der in der Fachwelt da in gewisser Weise zu einem Durchbruch verholfen hat. Jemand, der ihn gelesen hat, war ein sehr berühmter Mann, nämlich Michel Foucault. Mhm. Und dieser Michel Foucault hat dann auf diesen Pierre Hadot hingewiesen und seitdem hat er eine gewisse Berühmtheit. Und seitdem erforscht man auch immer mehr, was für Übungen aus der Antike man heute denn benutzen kann. Und, zum Beispiel? Und schau da, in der kognitiven Verhaltenstherapie werden Übungen aus der Antike fast erfunden worden, aber sie gleichen sich. Ein Beispiel, ich habe mehrere, die wir gerne besprechen können. Ein Beispiel ist die Übung der Blick von oben. Der Blick von oben, das ist eine imaginative Übung. Sie hat gar nichts mit Argumenten zu tun. Man muss sich vergegenwärtigen, also in einer ruhigen Minute, am besten am Tagesanfang oder am Tagesabschluss, sitzt man ruhig und vergegenwärtigt sich, wo im Raum man gerade sitzt. Und dann schaut man von oben auf sich herauf und man vergewärtigt seine eigene Präsenz im Raum von oben. Man muss quasi die Decke ein bisschen durchsichtig machen und dann guckt man von oben auf sich herauf und dann vergrößert man die Perspektive oder man verkleinert den Maßstab. Dann schaut man auf die Stadt, in der man gerade ist und wo man blickt. Und dann geht man weiter herauf und dann guckt man auf den Landkreis, wo die Stadt sich befindet. Und ja. man ist sich aber bewusst, dass ich noch da bin. Dass die eigene Präsenz da ist. Dann geht man höher, man geht auf die planetare Ebene, man kann auf die kosmische Ebene gehen. Und dann geht man auch langsam wieder runter und kommt zu sich selbst. Dieser Blick von oben hat nachgewiesenermaßen, heutzutage durch die Kognitionspsychologie nachgewiesen, ganz, ganz profunde Effekte auf die Art, wie du über dich und dein Leben denkst. Ich möchte das mal ausführen. Ich verweise hier auf den brillanten kanadischen Professor John Wilwacki. Mhm. Ich werde das auch verlinken. Er ist gerade die Person in der aktuellen Debatte, die das mit anderen in einem Netzwerk professionell studiert und mit den neuesten Erkenntnissen der Psychologie zusammenbringt. Also wir haben hier diese kontemplative Praktik, dass man seine Imagination dazu benutzt, eine Perspektive zu verändern, eine Perspektive auf sich selbst. Das ist erstmal grundsätzlich unterscheidbar und muss man unterscheiden von argumentativen Praktiken. Mhm. In dieser Übung, die wir gerade gemacht haben, das hat nichts mit Begriffen zu tun. Sie ist dafür da, wie andere Praktiken auch, das begriffliche Denken einmal abzuschalten. Das kennen wir aus dem asiatischen Bereich. Dort sind ganz viele Übungen auch dazu gemacht, dass man dieses Denken in Schlüssen, in logischen Schlüssen, in Schlussfolgerungen, wie Philosophen nennen das inferentielle Denken, dass man dieses begriffliche Denken für eine Zeit lang abschaltet. Was hier aktiviert wird, ist ein Wissen, das nicht Behauptungswissen ist. Behauptungswissen, logisches Wissen, nennt man in der Psychologie und in der Philosophie propositionales Wissen. Es geht hier um Behauptungen nicht. Also das Behauptungswissen bleibt außen vor. Es werden zwei Arten von Wissen in dieser Übung, den Blick von oben, aktiviert. Das eine ist das prozedurale Wissen und das andere ist das perspektivische Wissen. Prozedurales Wissen nennt man in der Psychologie das Wissen, wie man etwas macht. Das Wissen, wie man etwas macht, ist das Wissen um Fertigkeiten. Das resultiert in einem bestimmten Gedächtnis, das man das prozedurale Gedächtnis nennt. Man weiß aus der Psychologie, dass bestimmte Fertigkeiten sind keine Behauptungen. Die können gar nicht angesprochen werden wie propositionales Wissen. Es ist ein eigenständiger Bereich unseres Geistes, der hier angesprochen wird. Nämlich wir lernen mit der Übung, wie man die Perspektive verändert. Ja. Perspektivisches Wissen ist wiederum eine dritte Form von Wissen, die hier angesprochen wird, die weder prozedural noch propositional ist. Der analytische Philosoph Thomas Nagel hat einen berühmten Aufsatz geschrieben, wie es ist, eine Fledermaus zu sein. Und dort kommt er auf das perspektivische Wissen zu sprechen. Perspektivisches Wissen ist das Wissen, was du über dich selbst hast, wenn du dich im Raum in Situationen bewegst. Das ist das, was wir meinen, wie ich habe schon mal erlebt, das und das. Ich war schon mal jemand, ich war schon mal in dieser Situation, ich habe das schon mal. Und dieses Wissen ist auch von eigener Art. Es zeigt dir eben, wer du bist, wo du bist und gibt dir eine Anleitung, wie du dich zu deiner Welt gerade verhalten musst. Im perspektivischen Wissen zeigt sich nämlich, was du gerade im Moment für handlungsrelevant hältst, wo gerade dein Fokus drauf liegt. Also wenn du Hunger hast, hast du einen Fokus auf andere Dinge und der Vordergrund der Welt ist ein ganz anderer, als wenn du etwa auf der Suche nach jemandem bist, mit dem du kommunizieren kannst. Verstehst du? Also es geht darum, im perspektivischen Wissen, dass dir die Welt anders erscheint. Die ganze Landschaft der Welt kann ja grundlegend anders erscheinen, je nachdem, welche Interessen du hast. Und jetzt ist es so, das ist eine lange Ausführung, aber das ist der tiefere Sinn dieser Übung. Ja. Diese Übung hat nachgewiesenermaßen zwei Effekte. Typischerweise ist es so, in der Psychotherapie kommen Menschen, die sind existenziell verstrickt in eine Problematik. Die wissen nicht, die wollen eine Antwort haben. Mhm. Und diese Menschen lässt man typischerweise erstmal reden. Und dann stellt man fest, sie reden über ihr Problem in der Ich-Perspektive. Sie reden in erstpersonalen Wörtern. Also ich mache das so, das betrifft mich, der hat mir wehgetan, mhm. ich komme da nicht raus und so fort. Und diesen Menschen kann man helfen, indem man sie auffordert, dass sie ihre Problematik in einer dritten Personenperspektive formulieren. Mhm. Dass sie von außen auf sich schauen und so schwierig das im ersten Moment ist, ihr Problem aus der Perspektive eines Dritten zu formulieren. Und das nennt man den Solomon-Effekt. Plötzlich gibt es eine Einsicht. Das ist eine verlässliche Technik in der Psychotherapie, die kann jeder anwenden, wenn er mal einen Freund helfen möchte. Fordere deinen Freund auf, eine andere Perspektive auf die mhm. Welt einzunehmen, weg von deiner Perspektive. Und genau diese Übung, der Blick von oben, ist eine universelle Übung, eine Vorbereitung darauf, egal in welcher Situation in deinem Leben, du bist bereit, du kannst schon, du hast das Wissen, wie man die Perspektive verändert. Das finde ich sehr faszinierend und ich muss das jetzt noch mal ganz deutlich nachfragen. Das ist eine Technik, die in der Antike schon entwickelt worden ist. Ja, das ist nachgewiesen in allen philosophischen Schulen über 500 Jahre wird diese Technik vermittelt. Das ist ja... Das ist wirklich, ich sage nochmal, beeindruckend. Hat man eine Vorstellung, seit wann, wer das entwickelt hat, Die ersten waren wohl stoische Philosophen. Ja. Dann kam aber auch Epikureer. Man vermutet aufgrund gewisser Funde, es sind leider immer nur Fragmente von Papyrus, die man findet, dass es ganze Psychotherapieschulen gab, mhm. die systematisch ausgebildet haben. Die Menschen, die auch andere darin begleiten, ihre existenziellen Probleme zu besprechen. Das sind die ersten Anfänge von Seelsorge, mhm. die wir hier haben. Und das ist eben eine Technik, die auch heute erwiesenermaßen zur Bearbeitung von existenziellen Problemen sehr hilfreich ist, indem sie dich schlichtweg vorbereitet. Ja. Die ersten Philosophen Schule oder die erste Philosophenschule, die solcherlei Techniken eigentlich erwiesenermaßen gelehrt haben, waren die Pythagoreer. Das ist noch vor Sokrates, also wir sprechen vor sehr, sehr langer Zeit. Der Pythagoras, dessen Satz wir heute noch in der Schule vermittelt bekommen, hatte so eine Art wie ja, eine Sekte, also einen Zusammenhalt. Es gab pythagoreische Lebensgemeinschaften. Und in diesen Lebensgemeinschaften gab es Lebensregeln, Ernährungsregeln, Vegetarismus zum Beispiel, dann eine ganze Leibesexerzitien, also Gymnastik. Wann können wir das zeitlich einordnen? 500 vor Christus. Wow. Spiritualität in der Antike ist übrigens Gymnastik für den Geist. Das war ganz eindeutig so festgelegt. Auch diesen Satz möchte ich festhalten. Spiritualität ist Gymnastik für den Geist. Das finde ich ja sehr, sehr tiefgründig, auch wenn es so ein bisschen flapsig im ersten Moment klingt. Im griechischen Geist gab es eine Vorstellung der Selbstschaffung. Das Wort, was die Griechen dafür verwandten, war Paideia. Paideia ist, haben wir noch so ein bisschen in Pädagogik, Paideia ist die Erschaffung eines Wesens aus dir selbst, eine Selbsterschaffung. Und die gibt es in der Gymnastik. Ja? Da gibt es ja das interessante Phänomen, dass du aus einem Vorgefertigten doch etwas verändern kannst. Ne? Du kannst ja muskulöser werden, quasi aus dem Nichts. Obwohl wir natürlich wissen, das ist die Herbeiführung von Vitaminen und Zusatzstoffen, ja, und so. Nur, ist. Also ich weiß nicht, sieht man nicht oft bei so Sportstudios so einen Spruch, Great Bodies are built, not born? Ja, sowas. Ja? Genau, das ist auch Paideia. Mhm. Aber diese Philosophenübungen sind eben auch Paideia. Sie sind auch Selbstschaffungen. Ganz berühmt in der Geschichte geworden ist das Bild von Plotin, also 1000 Jahre später, nach Pythagoras, der davon sprach, dass man seine eigene Skulptur gestalten muss. Mhm. Man muss sich selbst gestalten. Dazu dienen diese Techniken auch. Ja, ist das nicht, ich frage, ist das nicht auch ein bisschen was wir vielleicht alle erlebt haben in der Pubertät, dass wir uns diesen Fragen stellen, wenn wir uns ablösen von dem, was uns überkommend vorgegeben werden, dass wir in einen Bereich gehen, wo wir sagen, wir wollen selbst gestalten, und wie kann das aussehen, ja, das Selbstgestalten? Natürlich muss man jetzt aber unterscheiden zwischen, was füge ich hinzu und was nehme ich ab. In der Antike war ganz klar, eine Skulptur zu gestalten gehört zur Kunst des Wegnehmens. Man dachte sich das so, diese Skulpturen, die gehauen worden sind, die existieren schon in dem Block. Man muss nur Teile des Blocks entfernen. Das wurde unterschieden von der Kunst der Malerei, was die Hinzufügung ist. Ja. Sich zu jemandem zu machen, bedeutet eben auch, eine geistige Übung zu durchlaufen. Und jede Philosophenschule hatte ja ihren Kanon. Sie hatten alle ihre Lehre, die Lehre der Stoiker über den Kosmos, wie alles aufgebaut ist, was die Seele ist, war eine andere als die der Epikureer. Und der Platoniker war eine andere als die der Aristoteliker. Aber man war sich einig, dass die ganze Lehre doch eingeübt werden muss. Deshalb gibt es verschiedene Schulen, die jeweils einen eigenen Kanon haben, mit eigener Auffassung über das, was wirklich ist und wie man mit Menschen umgehen muss und welche Pflichten man gegenüber anderen hat und wie man selbst sich verhalten sollte. Aber es gibt eben auch eine Reihe von Übungen, die allen irgendwie gemeinsam ist, um die Aufmerksamkeit zu schärfen. Neben der Übung, die du jetzt gerade ganz anschaulich dargestellt hast, könntest du noch eine, weil ich finde das sehr interessant, hast du noch was anderes, was du dazu vorstellen kannst? Also es gibt eine gute Übung, wenn man zu sehr sich etwas wünscht, wenn man zu sehr Begehren hat nach etwas, die findet sich ganz ausführlich oder also schon im Vergleich zu anderen Quelltexten bei dem Tagebuch des Kaisers Marcus Aurelius. Ja. Die heißt, oder wenn man ihr einen Namen geben würde, analysiere das wahre Wesen. Und zwar schreibt Marcus Aurelius, dass er sehr starke Sexwünsche hat und dass er sehr stark sich doch manchmal danach sehnt, Purpurgewänder zu tragen und üppige ein üppiges Essen aufgetischt zu bekommen. Und ist sich darüber im Klaren, dass er als guter stoischer Philosoph seine Affekte und seine Leidenschaften ja mäßigen muss. Mhm. Zumal sind das, man könnte das sogar epikureisch betrachten, das sind ja keine natürlichen Wünsche, die da auftauchen. Das sind eher Dinge, die machen dich nur durcheinander. Denn diese Leidenschaften, du leidest ja darunter, weil dein Geist plötzlich verwirrt ist durch den Wunsch nach Sex und den Wunsch nach üppigen Essen. Oder nach Purpurgewändern. Also heute würde man vielleicht sagen, ja, dein Geist ist verwirrt, weil du die ganze Zeit an die Louis Vuitton-Tasche denkst und die ganze Zeit bei Tinder rumguckst. Und, Ne, weil analysiere das wahre Wesen. Er hat für sich festgestellt, und andere haben es ihm nachgemacht, und es war sicherlich nicht seine eigene Erfindung, dass man sich imaginativ in die Lage versetzt, was man sich da eigentlich wünscht, und dann schaut, wie sich das in Wirklichkeit denn darstellt. Also Sex, sagt er, wenn man das genau betrachtet, ist das ja nur das Aneinanderreiben von zwei Fleischsäcken, was darin resultiert, dass schmierige Flüssigkeit austritt. Okay, wir werden jetzt bestimmt Begeisterung. Genau das ist ja der Sinn des Ganzen. Dass man sich durch das Besprechen, durch das Benennen dessen, was man sich da wünscht, in gewisser Weise selbst die Leidenschaft nimmt. Durch das Benennen kommt eine Neutralisierung. Gehen wir mal zum Purpur. Ich hätte jetzt viel dazu zu sagen, aber gehen wir mal zum Purpur. Also Stoiker sind ja bekannt als solche, die sich eher den Leidenschaften liederlich gegenüber empfinden. Ne? Nur da, um das nochmal klar zu machen. Ich verstehe das, ja. Marcus Aurelius war auch jemand, der hat auf dem Boden geschlafen. Auf dem Steinboden. Das war ein Kaiser. Okay. Aber auch das war eine Übung von ihm. Ne? Er war sehr asketisch in diesem Sinne von, er hat sich sehr stark zusammengenommen. Deshalb viel, also er hatte auch 9 Kinder und hat auch wohl auch in diversen Gelagen, 6 Gelagen teilgenommen. Er war auch kein Kind von Traurigkeit in der überhaupt Hinsicht. Nicht. Nein, okay. Nein, aber er hatte eben da vielleicht auch genug Erfahrung, um so sich das so liederlich zu machen. Genau, das wollte ich nämlich dazu sagen. Er macht sich das ja liederlich. Andere Aspekte stehen ja auch noch hinter, die man auch durchaus hinterfragen aber kann. Aber es geht um die Sucht. Ne? Es geht, wie begegne ich meiner Sucht? Ja, also dann sage ich auch tatsächlich noch einen Satz, wenn wir doch da sind. Ohne das jetzt so liederlich darzustellen, ich möchte es nicht nochmal wiederholen, gibt es ja noch was anderes dahinter. Also vielleicht den Wunsch nach Bestätigung, nach einem bestimmten Körpergefühl, was auch dann vielleicht von anderen Körpergefühlen und Vorstellungen ablenkt. Aber auch da, ohne es jetzt ganz so heftig zu beschreiben, kann man ja auch in die Tiefe gehen und sagen, was soll es eigentlich verdecken? Ich will auch nochmal sagen, dass wir hier in einem Tagebuch eines Menschen lesen. Dieses, was er da geschrieben hat, galt über lange Zeit als Theorie des Lebens, was völliger Unfug ist. Pierre Hadot hat gezeigt, dass das ein Tagebuch des Kaisers ist, was er für sich selbst geschrieben hat. Ja. Wir können gar nicht so sehr über ihn urteilen, weil er das allein für sich festgehalten hat. Und nicht, das sollte nicht die nein, das war der auch Maßstab nicht für die Welt, für die Menschheit überhaupt sein, genau. Überhaupt nicht. Das war, ist es überhaupt nicht der Anspruch. Du kannst es halten, wie du willst. Sinn dieser Übung ist bloß, neutralisiere diesen Wunsch dadurch, dass du dir klar machst, was du dir eigentlich... Was dahinter steht. Und das finde ich sehr spannend. Und wenn wir dann mal zum Purpur übergehen und da an die Louis Vuitton und es gibt viele andere Sachen, Gucci, Tucci, Tralala. Also Aurelius hat gesagt, mach dir klar, dass du eigentlich da Schneckenblut möchtest. Das war seine Methode scheinbar. Also seine Methode war, das ist so ein bisschen so, als wenn man Essen vergällt und das ist dann ganz widerlich. Das kann man sicherlich machen, das ist so ein Abschreckungseffekt. Ja. Ich würde jetzt bei dem, wie du das beschrieben hast und was da vielleicht als philosophische Übung hintersteht, wirklich die Frage stellen, was steht hinter meinem Wunsch? Was will ich wirklich? Was ist das Wirkliche, was ich dahinter will? Ah, diese Art von Psychoanalyse kommt wohl erst im 20. Jahrhundert. Ja, aber ich bin keine Psychoanalytikerin, das weißt du, ich bin nur Juristin und die Juristen sind nicht unbedingt herausragend in der Psychoanalyse immer. Aber wirklich dieses, wenn ich Purpurgewänder an hochziehen möchte, dann möchte ich mich ja hervortun in besonderer Weise. Und da geht es ja nicht nur um etwas, was ich auf der Haut spüre, weil die Farbe ist nichts, was ich spüre, sondern ich zeige meine Einzigartigkeit und ich präsentiere mich in besonderer Weise. Mhm. Und warum brauche ich das? Ja. Was steht dahinter? Das ist auch eine Übung, eine andere Übung. Also es ist ein anderer Weg, den Affekt zu unterbrechen. Das ist vielleicht die Verbindung zwischen dem, was du vorschlägst und was ich hier über den Aurelius referiere. Aber es geht ja wohl in beiden Sachen darum, den Wunsch entweder zu unterdrücken oder zu durchschauen, auf jeden Fall die Leidenschaft aufzulösen, oder? Genau, Unterdrückung oder Durchschauen, das sind die zwei Aspekte. Ja. Und Christian, du siehst mich hier verblüfft, und das bin ich selten, verblüfft, dass das Methoden und Gedanken sind, die vor so vielen, vielen tausend Jahren mittlerweile in unzähligen Generationen weitergegeben worden sind. Und ein Verständnis, also mir erschließt sich nochmal ein anderes Verständnis zur Begrifflichkeit des Philosophen. Ja, das sind Seelenleiter, Psychagogen. Das sind Techniken zur Anleitung der gesunden Seele. So waren sie beschrieben. Und diese Techniken sind gesammelt. Das war eine Technik, dass man ein üppiges Essen sich auftischen lässt, war eine Technik der Pythagoreer. Und dann sollte man es sich ein paar Minuten lang anschauen, das üppige Essen, also sein Lieblingsessen. Und dann ließ man es abräumen, durften die Sklaven essen und man vergnügte sich mit einem einfachen Mahl. Das war auch eine Technik, die man benutzen könnte. Das kann man heute immer noch machen. Man nimmt etwas, was man sehr schätzt, nimmt es vielleicht in den Mund, schmeckt nochmal, riecht und dann legt man es weg. Psychisch geschieht dann natürlich, dass du dir wieder so ein prozedurales Wissen einübst zu verzichten. Mhm. Und das kannst du dann, irgendwann kann der Geist das von dieser Situation auf eine andere übertragen. Darum geht es ja. Dass man möglichst allgemeine Techniken entwickelt, um im Leben zurechtzukommen. Das finde ich ganz wichtig. Ja. Deswegen, immer wenn was wichtig ist, sage ich es nochmal ausdrücklich. Es geht nicht darum zu sagen, oh je, wir wollen uns alle quälen und wir schauen uns schönes Essen an und dann dürfen wir es nicht haben oder müssen es womöglich im Mund haben und dann ausspucken. Dann kommen ja alles ganz krude Vorstellungen, die vielleicht jetzt unsere Zuhörerschaft hat. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, eine Technik zu lernen, die wir übertragen können. So ist es. Auf Situationen. Um uns selber zu regulieren. Um uns damit auch vom Schmerz zu befreien. Ja. Es ist erwiesen, wer diese Techniken in sein Leben einbindet, ist besser darin, sich über lange Zeit besser zu regulieren. Und das bedeutet, man kann Ziele im Leben verlässlicher erreichen. Und man hat hoffentlich auch ein glücklicheres Leben. Ja, das gehört dazu. Das ist ja eine fast logische Folge. Du weißt, das ist mein roter Faden durch all unsere Podcasts mit dem glücklichen Leben. Man hat damals gesagt, das glückliche Leben folgt wie einem Schatten. Genau. Danach. Man muss das leben und dann kommt etwas dazu. Das ist das glückliche Leben. Ja. Eine andere Übung, die ich jetzt auch nochmal eben sagen kann, ist den Fokus der Aufmerksamkeit möglichst sammeln. Geh nicht durch die Straßen und guck jedem Schriftzug an den Häusern nach. Guck nicht in die Häuser rein. Sei bei dir. Schau nicht jedes Blümchen an. Sei nicht zu neugierig. Das ist so eine Übung, die vollzieht sich dann in Schwierigkeitsschritten. Das ist auch ganz typisch, dass es Übungen gibt, die sind für Anfänger, für Fortgeschrittene, für Experten. Und die Anfänger sollen vielleicht auf die heutige Zeit übertragen, nicht so sehr auf die Aufkleber gucken, die überall hängen, sondern sich eher klar machen, wer sie sind, was sie wollen, was gerade die Aufgabe ist, der sie nachgehen. Oder vielleicht nicht so sehr darauf schauen, ob Leute sie ansehen, oder weil so sie eine besonders schöne Frisur, Hose, Tasche, Auto haben. Ja, das wäre schon etwas fortgeschrittener. Okay. Starre nicht nach den anderen hin, starre nicht auf die Blicke der anderen. Such auch nicht gleich jeden, nur weil sich auf dem Markt ein Aufruhr bildet, sei nicht so neugierig und renn da gleich hin. sondern bleib bei dir, sei dir bewusst, wer du bist, sei dir bewusst, warum Menschen handeln, sondern also übe eher die Philosophie ein und sei nicht bei den Dingen, sondern sei bei dir. Die Aufmerksamkeit, die man in sich entwickelt, soll ja dazu dienen, dass man eine Innerlichkeit entwickelt. Wir haben noch gar nicht über Karl Jaspers gesprochen. Das stimmt und die Zeit läuft. diese Übung kann man dann noch vertiefen, indem man auch dann darauf verzichtet, mit seinem Ehepartner zu schlafen. Dass man sich diese Form der Aufmerksamkeit auf jemand anderen auch dann, also auch da Verzicht übt. Man kann das in sein Leben dann, wenn man will, variabel einbauen. Aber, ja, wobei auch da nochmal, wir wollen jetzt nicht dazu auffordern, dass Menschen aufhören, mit ihren Ehepartnern zu schlafen. Nicht, dass das falsch das verstanden wird. Das kommt aber immer wieder in der Überlieferung. Wir heute in der technischen Zivilisation haben wohl also das Verhältnis, was wir heute zum Sex haben, ist nicht, glaube ich, dasselbe, was damals zum Sex war. Also Sexualität damals war, glaube ich, noch feuriger und noch leidenschaftlicher. Und man musste wohl Techniken ausbilden, um auch den Philosophiestudenten da eine Selbstkontrolle zu geben. Eine Regulierung. Es geht also es geht nicht um kompletten Verzicht, und es geht um Regulierung. Ja. Und das kann ich gut verstehen. Wenn es wirklich so eine Maßlosigkeit hat, die zu Leidenschaft und Leiden führt, ist Regulierung sicherlich gut. Ja, also diese Liste der Übungen, da gibt es mittlerweile Bücher, die listen die auf zu. Es gibt verschiedene Settings, wie man sie einüben kann. Und dennoch ist es so, dass ich glaube, es ist nicht so allgemein bekannt. Also jedenfalls nicht als das, was es ist. Vielleicht kommt es in irgendwelcher Populärliteratur durch die Hintertür nochmal wieder rein. Aber tatsächlich zu sagen, das ist etwas, was wir aus der Antike kennen. Und das sind Praktiken, Übungen, die dort schon Normalität waren in bestimmten Kreisen und die sich erhalten haben. Das ist mir so fremd und sicherlich auch vielen anderen. All diese Übungen haben immer dann den Sinn gehabt, sich loszulösen, sich abzulösen und sich frei zu machen. Das war für die antike Welt ein Weg zum garantierten Lebensglück, dass man in gewisser Weise frei wird, also Autonomie erwirbt, Selbstkontrolle erwirbt. Wir müssen dazu immer unsere Begierden etwas mindern, wir müssen unser Selbstkontrollsystem aktivieren damit. Das war im Allgemeinen ist ja das ein Weg, hätten viele Philosophen damals gesagt, zum gelingenden Leben. Dass du dich selbst beherrschst, dass du gleichmütig wirst, dass du nicht von jedem Ziel, den du nicht jedes Ziel dich ganz beherrschen lässt, sondern nicht alle Impulse dich beherrschen. Ja, das suchte ich, dieses Wort. Genau, dass du deine Impulse kontrollierst. Was hat denn jetzt Karl Jaspers? Wie kommt denn Karl Jaspers jetzt ins Spiel? Ja, Karl Jaspers ist ja eine Figur, die sich selbst gar nicht als Philosoph sah, der eine neue Philosophie entwickelt, sondern als jemand, der alte Philosophie durchdenkt und sie den Leuten zurückgibt. Christian, wir müssen ganz kurz sagen, nicht alle kennen Karl Jaspers so gut und können den auch zeitlich verorten. Ja. Vielleicht kannst du nur ganz drei Sätze dazu sagen zur zeitlichen Verordnung. Zeitlich, also gestorben in Basel, welches Jahr? Ich glaube 1963. Einer der berühmtesten Philosophen der Nachkriegszeit, Zeitgenosse von Martin Heidegger, ganz zu seiner Zeit der meistgelesene deutsche Philosoph. Hannah Arendt, die berühmte jüdische deutsche Philosophin, sagte über ihn, wenn immer Karl Jaspers spricht, wird es hell. Karl Jaspers hat es wunderbar verstanden, die Tradition der Philosophie in eingängige Worte zu bringen. Und sehr hörenswert für jeden, der daran interessiert ist, ist seine Einführung in die Philosophie, die man auch auf YouTube hören kann. Das sind Radio-Vorträge, die er im Basler Rundfunk gesprochen hat, kurz vor seinem Tod, 2 Jahre vor seinem Tod, wo er die Frucht seines ganzen lebendigen Denkens, und er hat wirklich viel gedacht und viel geschrieben in seinem Leben, zusammenbringt. Ich darf jetzt schon mal sagen, Karl Jaspers wird sicherlich mindestens einen Podcast von uns komplett füllen. Also genau, füllen. Er war Existenzialist, soll heißen, er hat sich beschäftigt mit der konkreten Lebenssituation des Menschen und wie die Philosophie darin einfließt. Verlinkt ist hier auch sein Vortrag über philosophische Lebensführung. Er erinnert daran und ich muss sagen, er ist, so viel ich weiß, der einzige der großen Philosophen der letzten sieben Jahrzehnte, der überhaupt davon spricht, dass es diese Tradition in der Philosophie gibt. Das, was die Religionen im Kultus und im Gebet vollziehen, sagt er, hat seinen philosophischen Analogon in der ausdrücklichen Besinnung. Und zwar mit Techniken, die wir gerade angesprochen haben. Also Spiritualität, er benutzt das Wort nicht, wohlweislich, weil das Wort zu dieser Zeit noch eher die Bedeutung von Frömmigkeit hatte. Erst nach 1968 und diesen Hippie-Bewegungen ist ja das Wort Spiritualität zu dem geworden, was wir heute eben damit meinen, eine bewusste Lebensführung, Achtsamkeit erwerben und all das. Aber er spricht eben in diesem Radiovortrag über den Ausbau von Innerlichkeit, der uns dabei hilft, ein Bewusstsein der eigenen Freiheit zu erwerben. Und er meint, die Philosophie als gelebte Philosophie ist einerseits, dass man sich besinnt, wenn man einsam ist, in die Meditation geht, in kontemplative Übung, und dass man auf der anderen Seite mit anderen Menschen über die Einsichten spricht, die man da erworben hat. Ja. Besinnung und Kommunikation, das ist philosophische Lebensführung. Und er gibt dann einen Überblick darüber, welche Arten der Besinnung es geben kann, die Selbstreflexion etwa, oder die Besinnung darüber, dass es etwas Ewiges in der Welt gibt, den Kontakt haben zum Göttlichen und die Besinnung auf das, was ich gegenwärtig zu tun habe. Es geht ihm darum zu sagen, philosophische Lebensführung ist die Vergegenwärtigung meiner selbst in der Welt, in der ich mich finde, mitsamt meiner Aufgaben, die ich in der Welt habe, aber auch mitsamt dieses Ungrundes, den ich nicht zu nennen vermag, nämlich Kontakt halten zur Gottheit, die er die Transzendenz nennt, oder das Umgreifende. Und auch er war meines Erachtens einer Tradition folgender Philosoph, der es verstand, dass Philosophie nicht nur Argumentation ist, sondern dass Philosophie transformiert, dich in einen anderen Geisteszustand hebt, wenn du sie betreibst. Es trifft nicht auf jede Philosophie zu. Ich glaube nicht, dass du die Philosophie von Hegel so betreiben kannst. Es gibt argumentative Philosophien, die ist in Büchern niedergelegt, die sagt dir, wie der Geist sich entwickelt, was die Geschichte ist, wie man Frieden schließt und all das. Das hat ihr eigenes Recht. Die Philosophie, die ich meine, ist eine Philosophie, die dich in deinem Wesen verändert und dich zu einem besseren Menschen macht. Zu einem Menschen, der ein glücklicheres Leben führen kann. Der in gewisser Weise die Bestheit in dir hervorkehrt. Ne? Das ja, ist diese sokratische Philosophie. Ja, wir haben letztes Mal ja schon darüber gesprochen, dass wir das brauchen. Richtig. Entweder wir brauchen das in Form von einer, ich sag mal im weitesten Sinne, Religion. Oder etwas Ähnlichem, aber Grundlage, worin wir uns alle begegnen können, über alle Kulturen, Sprachen und Kontinente hinweg, ist philosophisches Denken. Das hätte auch der Jaspers so gesagt, dass sich die Philosophie in Zukunft vereinen könnte zu einer Weltphilosophie, wo alle Traditionen bewusst bedacht werden. Und dass das ein ein Punkt ist, wo Menschen miteinander sich vereinigen, sich verständigen können über das Universum. Vielleicht, das ist jetzt wieder ein großer Satz und ich will gar nicht so viel Pathos da reinbringen, aber vielleicht ist das in einer so globalen Welt auch die einzige Chance, die Rückbesinnung darauf. Wir haben es auf jeden Fall, sagt Jaspers, damit zu tun, dass es in allen großen Zivilisationen der Welt etwa um dieselbe Zeit eine gleiche Entwicklung gab, nämlich die Entwicklung einer Philosophie. Sein großes Projekt, diese Philosophie in ihren Grundzügen zu beschreiben und eine neue Geschichte der Philosophie zu schreiben, hat er nicht mehr verwirklichen können. Das war aber die Vision, die Karl Jaspers hatte. Das kann ich gut verstehen. Und ich bin beeindruckt von den Aspekten, die wir heute hatten, wirklich bis jetzt schon. Also als wir über Besinnung letztes Mal gesprochen haben, ist mir gar nicht so klar gewesen, was es da überhaupt für Übung gibt. Also das ist nicht genug zu betonen aus meiner Sicht, weil ich glaube, das ist ein guter Anknüpfungspunkt für viele Menschen, die sich keiner bestimmten Glaubensrichtung oder einer bestimmten engen Richtung zuordnen möchten, sondern die trotzdem sagen, das sind Übungen, die sind ja erprobt, die haben wir uns nicht ausgedacht, sondern die sind über viele, viele Jahrhunderte erprobt. Und das probiere ich für mich aus und schaue, ob mir das gut tun kann und bleibe dabei und schaue, was da in mir passiert. Für jeden Anfänger war immer zu empfehlen, sich fest vorzunehmen, am Tagesanfang oder am Tagesabschluss in einem tiefen Augenblick sich die Frage zu stellen, was war heute falsch von mir, wo war ich unaufrichtig zu mir selber, wo wollte ich ausweichen und wo stimme ich mir aber zu, wo möchte ich mich steigern. Also wer möchte ich sein? Da kommt dann wieder die Frage danach, welche Philosophie man hat. Das sei ja jedem selber erstmal überlassen. Und dann kontrollieren nochmal, wo hattest du die Kontrolle über dich selbst? Wie hast du die Kontrolle vollzogen? Und wie hast du sie durchgehalten den Tag hindurch? Mach das öfter, wiederhole das und urteile dann über dich in Bezug auf dein Verhalten und deine Handlung. Aber urteile nicht in Bezug auf das Ganze, das du bist. Zieh dich nicht selber in den Zweifel, sondern schau nur nach dem, was du getan und gesagt hast. Auch da. Das muss ich wieder, kursiv unterstrichen, fett. Das finde ich einen ganz wichtigen Gedanken. Innezuhalten, diese Art von Reflexion, wie du sie beschrieben hast, durchzuführen und auch zu bewerten, aber in dieser Bewertung sich selbst in seiner ganzen Identität, in seinem Sein zu bewerten und abzuwerten, sondern zu sagen, das hat heute unter Umständen gar nicht funktioniert. Auch mit der nötigen Mildtätigkeit, aber auch mit der Klarheit zu sagen, das möchte ich besser machen. Sei milde, aber sei auch wahrhaftig dir gegenüber. Und dann fixiere dir Worte, die du in Zeiten, wo du dich selber verlierst, zusprechen willst. Wo du sagst, wenn ich Langeweile habe oder wenn ich im Zorn gerate oder wenn ich verzweifle, kann ich mir aus meiner Besinnung noch etwas selbst zusprechen. Diese Worte sind etwa, würde jetzt Karl Jaspers, kommt auch diesem Vortrag vor, Maß halten, an den anderen denken, warten, Gott ist oder so ähnlich. Dass man sich kurze Anker, so nennt man das heutzutage, setzt Wörter, die nicht nur diesen Wortsinn haben, sondern die für dich eine aufgeladene Bedeutung haben, die Symbole für dich sind und die du dir schnell, wenn du in das Alltagsleben zurückgehst, sagen kannst. Ich verstehe. Und die führen dich dann zurück in die Besinnung und so kommst du dann in Kontakt mit deinem Leben. Und dann sei dir aber auch klar, dass du dich immer auch täuschen kannst und dass die Selbstreflexion allein nichts nützt, wenn du es nicht mit anderen Menschen beredest. Ja. Also das wäre ein Anfang für jeden. Wunderbar. Ein philosophisches Leben zu führen, was hier gemeint ist. Gar nicht so sehr, welche Philosophie du wählst. Du kannst ja wählen zwischen dem Stoizismus und dem Epikurismus. Probier es mal aus. Ich verstehe das. Probier es mal aus. Aber Finde erstmal Zugang zu dir selbst. Ich denke, das ist der Anfang. Die weitergehende Übung wäre dann, dass du dich nicht nur als Einzelner begreifst, sondern als Bürger des Kosmos. Das ist dann eine Form von anderer Übung, dass du sehen lernst, wie der Augenblick gestaltet ist. Aber ich glaube, wenn wir mit diesen ersten Punkten anfangen, das ist schon ganz viel. Und das ist, ich freue mich sehr über dieses Gespräch heute, weil das so einen ganz praktischen Aspekt hat, den man gerne ausprobieren möchte. Und ich hoffe, das geht nicht nur mir so. Ich habe einen Wunsch fürs nächste Mal. Leg los. Das hast du ziemlich am Anfang gesagt und das hat mich sofort ganz doll berührt. Das Gastmahl Platon und die Liebe. Ah, ja, dann werden wir über Platon und die Liebe sprechen. Und wirklich am Beispiel davon, weil das finde ich ein wunderschönes Thema. Wir haben es heute ganz kurz gestreift und ja, vielleicht können wir uns das fürs nächste Mal vornehmen. Da würde ich mich freuen. Oh ja, das ist ein schönes Thema. Das finde ich aber auch. Christian, danke schön. Bis bald. Bis bald, ciao.